2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Ich war im Begriff auszuwandern. Ich hatte die Chance erhalten, das ganze Energieelend in Deutschland hinter mir zu lassen. Ein für alle Mal. Ich war eine von 10 Glücklichen in ganz Deutschland, die eine Green Card für Island gewonnen hatte. Island. Der einzige Ort auf der Welt, wo im Jahr 2050 Energie in Hülle und Fülle vorhanden war. Bitte. Bitte, Siegfried, nur ganz kurz. Nein, Senja, das ist unverantwortlich. Wir dürfen nicht anhalten. Seit gut 4 Stunden war ich mit dem Überlandpolizisten Siegfried Lachner in einem Biomobil unterwegs. Unsere Route führte uns quer durch Brandenburg. Von der Energieenklave Frankfurt-Oder nach Berlin. Es gab keinen Zwischenfall. Kein Problem, wir kamen zügig voran. Und plötzlich näherten wir uns einem Dorf, in dem ein improvisierter Jahrmarkt veranstaltet wurde. Ich war hellauf begeistert von dem, was ich sah. Es ist einfach viel zu gefährlich, durch das Dorf zu fahren. Wir besitzen das einzige Auto weit und breit. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben auch den Sprit, um es zu fahren, jede Menge sogar. Verstehst du? Kapiert es doch. Für 1 Liter Biodiesel gehen die Leute hier über Leichen. Die haben nichts, nichts, gar nichts. Das ist ja anders als in deiner Energieenklave. Siegfried, bitte, ich war noch nie aus Frankfurt oder raus, bitte. Das ist mir egal, Senja, schnurzpiep egal. Hey, hast du vergessen, dass du deinen Dampfer nach Island kriegen willst? Das nächste Schiff geht erst in 1 Jahr. Ja, aber wir sind doch super in der Zeit. Ich bin verantwortlich für unsere Sicherheit und außerdem habe ich in Berlin einen wichtigen Job zu machen. Ich kann das nicht machen, tut mir leid. Siegfried blieb hart. Und zu seiner Unterstützung kam wie bestellt die nächste Horrormeldung aus dem Radio. Sie hören die Nachrichten. Wegen der zusammengebrochenen Energieversorgung ist es in vielen Berliner Stadtteilen zu Ausschreitungen gekommen. Lastwagen, die Brennstoffe von Brandenburg nach Berlin transportierten, wurden mehrfach angegriffen und geplündert. Mehr und mehr Energieflüchtlinge strömen aus Berlin unkontrolliert ins Umland. Vereinzelt wurden Straßenblockaden errichtet und Lebensmittelkonvois zum Halten gezwungen. Da hörst du ja, was auf den Straßen los ist. Da hörst du es. Siegfried, bitte. Ich muss mir diesen Markt aus der Nähe anschauen. Ich kann nicht anders. Ich war noch nie aus Frankfurt oder weg. Ich habe meine Energiemix-Enklave noch nie verlassen. Weißt du eigentlich, was das heißt? Ich sah in seine Augen und kannte seine Antwort noch, bevor er etwas sagen konnte. Gut, meinetwegen. Du hast 5 Minuten, ja? Keine Sekunde länger. Und dann will ich für den Rest der Fahrt nichts mehr hören, okay? Ist das klar? Danke. Tau ab, bevor ich es mir anders überlege. Jetzt hau ab. Siegfried hatte also doch einen weichen Kern und war nicht nur der Angeber und Wichtigtuer, für den ich ihn bisher gehalten hatte. Ich stieg aus und schlenderte mit großen Augen über meinen ersten Markt außerhalb einer Energiemix-Enklave. Einerseits fühlte ich mich irgendwie ins Mittelalter zurückgebeamt. Denn Elektrizität war im Jahr 2050 komplette Fehlanzeige. Andererseits gab es Dinge, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Weißbier aus Bayern, Schweizer Schokolade und der absolute Hammer, mit dem ich hoffte, in Island eine gute Figur zu machen, spitzenbesetzte Satinunterwäsche aus Paris. Wow, das ist so schön. Madame, ich bin weit gereist mit meinen Pferden und Wagen. Direkt aus Frankreich, nur um Sie zu treffen. Was, aus Frankreich? Ich dachte mal, Frankreich geht es viel besser als uns. Ihr habt doch wenigstens noch Atomstrom. Ja, wir haben gehabt, Madame. Das Uran ist alle. Oh, das wusste ich nicht. Aber ich habe das Beste gerettet für eine schöne Frau wie Sie. Was wollen Sie denn für den Fummel? Was haben Sie zu bieten? Lebensmittelkarten? Nein. Funktionskleidung aus meiner Energiemix-Enklave? Nein? Biodiesel. 2-3 Liter könnte ich sicher abzapfen. Auch nicht. Na dann vielleicht Gold. Ein paar Gramm aus meiner eisernen Reserve könnte ich locker machen. Gold? Nein, wirklich nicht. Aber was halten Sie davon, wenn Sie mir Ihre Solar-Handy geben? Mein Handy? Noch 2 Tage vorher hätte ich mich lieber öffentlich auspeitschen lassen, als mich von meinem liebsten Spielzeug zu trennen. Aber jetzt, da ich auf dem Weg ins Paradies war, wozu brauchte ich dieses olle Ding? Ich tauschte es kurz entschlossen ein und flanierte weiter. Senja! Senja! Senja! Senja, was soll das? Wo bist du? Wir haben ausgemacht 5 Minuten. Ja, wir haben gesagt 5 Minuten. Ja, das ist doch gut. Reg dich doch mal ab. Schau mal, was ich mir gekauft habe. Ist doch super, oder? Ja, das ist ganz hübsch. Svenja, wir haben 5 Minuten ausgemacht. Das ist so geil. Scheiße. Was denn? Unser Auto, was? Was soll das? Hey, was soll das? Siegfried und ich rannten wie von Starkstrom getrieben los. Offenbar versuchte gerade jemand, unseren Wagen zu klauen. Und eins war mir klar, wenn das Auto weg war, würde ich mein Schiff nach Island nie und nimmer rechtzeitig erreichen.